Am Anfang stand die Bestandsaufnahme. Dann kam das Arbeitsprogramm, das sich der EU-Kommissionspräsident für die kommenden Monate vorgenommen hat. Die EU sei gefordert durch wachsenden Populismus, Arbeitslosigkeit, vor allem Jugendarbeitslosigkeit, die diversen Krisen. Bewältigen ließen sich diese großen Herausforderungen nur gemeinsam und solidarisch. Aber Solidarität und Einigkeit lasse sich nicht, sagte Juncker, mit der Brechstange erzwingen. Ich bin überzeugt, dass wir mehr Solidarität untereinander brauchen. Aber ich weiß auch, dass Solidarität freiwillig sein und von Herzen kommen muss. Sie kann nicht erzwungen werden. Vielleicht eine Anspielung auf Fehler, die im Zusammenhang mit der Umverteilung von Flüchtlingen gemacht wurden? Juncker enthielt sich jedenfalls in diesem Zusammenhang und auch in seiner ganzen Rede der Schuldzuweisungen an die Hauptstädte, verlegte sich auf Appelle, Beschlüsse in Brüssel dann auch umzusetzen etwa. Richtig sei, dass sich die EU wegen der vielen Herausforderungen und verstärkt nach dem Brexit-Referendum teilweise in einer existenziellen Krise befinde, sagte Juncker. Die Europäische Union ist zurzeit nicht in Topform. Die nächsten 12 Monate seien entscheidend, wenn man wieder in Form kommen wolle. Die Vorhaben, die dafür aus Junkers Sicht zuallererst umgesetzt werden müssten, er benannte eine lange Reihe in seiner 50-minütigen Rede, die er auf Deutsch, Englisch und Französisch hielt. Einen gemeinsamen Schutz der Außengrenzen, der nicht nur auf dem Papier stattfindet. Einen wirklichen digitalen Binnenmarkt schaffen. Freihandelsabkommen aushandeln und, mit Blick auf jenes mit Kanada, auch ratifizieren. Eine Sicherheitsunion kreieren, in deren Rahmen innereuropäisch der Terrorismus in engmaschigerer Vernetzung besser gemeinsam bekämpft werden kann. Und nicht nur diplomatisch müsse man international gemeinsam mehr Verantwortung übernehmen, auch militärisch. Selbst wenn die EU stolz darauf ist, ein Softpower zu sein, in diesen Zeiten genügt das bei einer komplizierten, zunehmend gefährlicheren Nachbarschaft nicht mehr. Angelehnt an deutsch-französische Vorschläge plädiert Juncker für eine engere Zusammenarbeit der Willigen in der EU bei Sicherheits- und Verteidigungsfragen. Um das von ausnahmslos allen in der EU geforderte Wachstum zu generieren, Arbeitsplätze zu schaffen, baut der EU-Kommissionspräsident neben dem Freihandel auf den digitalen Binnenmarkt und auf die Kraft des EU-Investitionsfonds, der zurzeit auf ein Volumen von 315 Milliarden Euro ausgelegt ist. Wir wollen den Investitionsfonds verdoppeln. Aber auch soziale Aspekte betonte Juncker in seiner Rede. Europa ist nicht der wilde Westen, sondern eine soziale Marktwirtschaft ohne Dumping sozialer Leistungen. Das heißt auch, dass Arbeitnehmer gleichen Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort zu bekommen haben. Reaktionen aus den EU-Hauptstädten gab es zunächst nicht auf Junkers Rede. Er wird sein Arbeitsprogramm mit Ihnen morgen beim informellen 27er-Gipfel in Bratislava diskutieren. Die Reaktionen im EU-Parlament waren gestern fast ausschließlich positiv. Der Fraktionsvorsitzende der EVP, Manfred Weber, bedankte sich für die Rede und die perfekte Arbeit der Kommission. I thank Jean-Claude Juncker for today's speech and I thank his whole commission for his perfect work for Europe. Auch dem Fraktionsvorsitzenden der sozialdemokratischen Fraktion, Gianni Pittella, gefielen Junkers Worte. Presidente Juncker ci ha fatto un discorso di Eine wichtige Rede, die sich mit Recht auf die Themen nachhaltiges Wachstum, Investitionen, Steuergerechtigkeit, ein soziales Europa konzentriert habe, lobte Pittella. Juncker hatte tatsächlich Sorge getragen, dass jede politische Befindlichkeit im Parlament an der einen oder anderen Stelle angesprochen wurde. So hielt sich offene Kritik, wie die vom Vorsitzenden der EU-kritischen Fraktion EKR, Syed Kamal, insgesamt in Grenzen. Es war dieselbe Mantra wie alle Jahre. Mehr Integration, mehr, mehr, mehr. Aber je mehr Europa geschaffen wird, desto mehr entfernen sich die Bürger von ihm. Heute wird das EU-Parlament Julian King seine Eignung als neuer EU-Kommissar für die Sicherheitsunion bescheinigen. Der Brite, der dem nach dem Referendum zurückgetretenen Jonathan Hill nachfolgt, hat bei seiner Befragung im Innenausschuss am Montag eine überzeugende Figur gemacht und sich als Europäer präsentiert.